Ja, dann schönen guten Abend zusammen. Ich begrüße euch mal wieder ganz herzlich zu unserer 14-tägigen montagabendlichen Mumble-Veranstaltung. Nachdem wir ja direkt am Wochenende Bundesparteitag hatten, haben wir uns gedacht, machen wir so ein bisschen Nachlese. Dann können sich auch die neuen Bundesvorstandsmitglieder noch kurz vorstellen. Ja, mache ich mal gleich. Ich bin inzwischen wieder mal stellvertretende politische Geschäftsführerin. Das Pad ist im Mumble-Chat. Ja, und wie ging es denn bei euch los, Carsten? Meinst du heute oder welchen Start genau? Ja, den Start ins neue Bufo-Jahr. Der war relativ ruhig. Also ich fand in Regensburg die Atmosphäre vom BBT unheimlich angenehm. Also da kann ich mich an ganz andere Parteitage erinnern. Es waren tolle Gespräche, die ich führen durfte, und also ich fand es wirklich super. Kann ich nicht anders ausdrücken. Klasse. Kann man einfach nur Dankeschön für sagen. Rückfahrt gestern, ja gut, das zog sich ein bisschen, aber auch kein Problem. Und ich hatte heute noch frei und habe den Tag auch ganz entspannt verbracht. Das mit vollkommenem Recht. Wer ist denn da bitte oben? Kodo ist Volker Haß. Ja, guten Abend. Guten Abend ist sehr schön. Sag mir doch mal, wer du bist. Ich bin Volker Haß. Das ist schön. Dann geh doch bitte mal in den Zuhörerraum, Volker Haß. Okay. Danke. So, jetzt hallo, guten Abend. Telefonat ist beendet, jetzt bin ich da. Sehr schön. Ja, dann erzähl du doch mal, wie es bei dir jetzt so losgegangen ist heute mit Bufo und so weiter. Wen meinst du, mich? Ja. Ja, ich musste ja heute arbeiten. Also zwischendurch habe ich mir gedacht, jetzt schalte ich da mein Handy ganz aus, weil es auf dem Schreibtisch immer neben mir gelegen ist, immer bzz, bzz, bzz, bzz. Ein Tweet nach dem anderen. Ja, und jetzt habe ich gerade noch meine ganzen Sachen, die ich zugewickelt habe, die E-Mails da, Sachen eingerichtet, die Tools und so weiter. Ja, läuft soweit. Gut, danke. Ich bin auch gut nach Hause gekommen gestern. Es hat zwar fürchterlich geschüttet, Anfang von der Fahrt, aber hat dann schon gepasst. Ja, war neckisch. Ja, sag mal, was für einen Eindruck hattest du denn vom Bundesparteitag? Was ich für einen Eindruck hatte? Ja, die Stimmung war gut. Hatte ich den Eindruck, es waren auch viele neue interessierte Leute da, habe ich mitbekommen. Und im Ganzen, ja, teilweise haben wir uns natürlich wieder ein bisschen mit Dingen aufbehalten, wo ich mir gedacht habe, das hätte man ein bisschen kürzer machen können oder so, typisch piratisch halt einfach. Aber nein, es war okay, hat gepasst. So. Ja, dankeschön. Ja, dann frage ich jetzt trotzdem erstmal noch Lothar, weil er ja schon so lange da sitzt und bestimmt auch schon mit den Hufen scharrt. Erzähl, wie war's? Wie hat's angefangen, jetzt ins neue Bufo-Jahr zu starten? Wie war's? Also ich fand den Bundesparteitag eigentlich sehr schön. Die Stimmung war gut. Es war nicht so aufgeheizt wie manche andere, sondern konstruktive Diskussionen dort. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, und wie ist es angefangen? Auto ausräumen, Inventur von der Akkreditierungshardware machen, die Spendenkasse zählen und einzahlen. Und davor, ja, meine App hat mir gesagt, ich habe 9 Stunden 20 Minuten geschlafen. Das heißt, es muss irgendwo Nachholbedarf gegeben haben. Im Bundesparteitag ist halt doch immer etwas wenig Schlaf. Und das war so der Tag heute. Ja, kann ich gut verstehen, ging mir ähnlich. Ja, hallo Lili, wie war die Redaktionssitzung? Wie fandest du den Bundesparteitag? Wie war bei dir der Start ins neue Bufo-Jahr? Ins erste Bufo-Jahr vor allen Dingen. oder überhaupt erstmal in irgendein Bufo-Jahr. Redaktionssitzung war gerade schön, interessant und vor allen Dingen, ich muss mich jetzt erstmal einfitzen, dass ich auch jederzeit in der Lage bin, die richtigen entscheidenden Fragen zu stellen, auf dass wir die entscheidenden Infos kriegen, um gute Dinge dann in die Wege zu leiten, weil wenn wir gar nicht wissen, woran wir sind, dann wird es auch nicht funktionieren, aber das habe ich ja gestern schon gesagt. Ansonsten ja, spannend. Ich habe mir nicht träumen lassen, dass eine Bufo-Beauftragung, ein Bundesvorstandsamt, mir sofort meine ganze Orga zerschießt, die ich so mühevoll aufgebaut habe. Aber immerhin habe ich jetzt für alles schon eine eigene E-Mail-Adresse angelegt. Ich habe mir schon etwas für PGP runtergeladen und werde das irgendwie auch in mein Outlook integrieren können, was ich ja schändlicherweise benutze. Und ansonsten ist es verdammt gut, dass ich diesen Tag freigehalten habe, auch als ich noch nicht geplant habe zu kandidieren. So dass ich dann wenigstens heute nicht irgendwie in ein Katastrophenloch gefallen bin. Ja, das kann ich gut verstehen. Bei mir war das ähnlich. Ich bin froh, dass ich den Tag frei hatte. Am Mikro steht Kira. Ja, was rein organisatorisches. Dorle, könntest du dir ein C zulegen? Das finde ich sehr, sehr schön, weil du hast ja wahrscheinlich eine Wiki-Seite. Und dann wüssten wir, wer du bist. Da hilft dir, es muss nicht jetzt sein, da hilft dir auch bestimmt irgendjemand, aber das ist wirklich ganz sinnvoll, wenn man gerade im Vorstand ist, dass jemand auf das Ziel gehen kann und sehen kann, was derjenige für eine Wiki-Seite hat oder überhaupt, wer das ist. Ja, kann ich machen. Jetzt vielleicht erst, weil ich jetzt parallel noch dem Landesverband Bayern Schatzmeister bin bis Mitte November. Ich glaube, da müsst ihr ein bisschen Geduld noch mit mir haben, weil vor allem haben wir jetzt gerade einen Rechenschaftsbericht noch ordentlich zu tun. Aber sobald das dann um ist, werde ich das machen. Gerne. Klar. Ja, okay. Wenn dann niemand am Saalmikro steht, dann gehe ich doch jetzt mal zu den Fragen über und dazwischen schreiben, meine lieben Kinderlein, nützt euch gar nichts, ihr schreibt bitte unten drunter. Okay, dann habe ich hier die erste Frage, als hätten wir nicht gewusst, dass sie kommt. Insgesamt 268 akkreditierte Piraten auf dem Bundesparteitag, ist das nicht arg wenig? Was will der BUFO tun, um das wieder zu verändern? Carsten, ich glaube, das gebe ich mal an dich. Ja, das sind aber so schöne Fragen. Ne? Was will der BUFO tun? Ich glaube, ich habe es mehrfach auch am Parteitag gesagt. Ich denke, da sind wir alle gefragt, wenn es darum geht, Menschen zu motivieren, an Parteitagen teilzunehmen. Aber wir haben natürlich auch ein Problem, was wir immer wieder übersehen. Wir sagen, jeder kann zu einem Parteitag kommen. Ja, aber nicht jeder kann kommen. Das resultiert natürlich aus finanziellen Gründen bei dem einen, bei dem anderen aber auch zeitliche Gründe. Mehr Beteiligung wünsche ich mir auch, überhaupt keine Frage. Und wir hatten auch noch Platz gehabt in Regensburg. Es gab früher Landesverbände, die haben Busse organisiert, um größere Strecken zurückzulegen nach Himmen oder auch zu anderen Parteitagen. Da sind sie gemeinsam gefahren. Aber ich glaube, dass wir uns ernsthaft Gedanken darüber machen müssen, wie man Parteitage auch auf andere Art und Weise für die Interessierten oder auch für die Parteimitglieder zugänglich zu machen. Und ja, muss man mal schauen, was rechtlich umsetzbar ist und was technisch umsetzbar ist. Tja, vielen Dank. Ich gebe es auch nochmal an Lilly, weil die politische Geschäftsführung ja Dinge tun muss aus Gründen. Ja, das war die beste Rede, die hier auf einem Parteitag gehalten wurde. Ich erinnere mich auch noch, wer das gesagt hat. Es ist heute schon gesagt worden, wann der BUFO denn endlich einen Leitantrag bitte macht zu einem Delegiertensystem. Ich denke definitiv, dass das nicht Aufgabe des BUFO ist, hier eine Richtung vorzugeben, wenn es den Bedarf für ein wie auch immer geartetes Delegierten, Boten, piratiges Verbindungsmannsystem gibt, dann möchte ich auch, dass da ein Antrag aus der Basis kommt, würde mich da definitiv drüber freuen. Hinter welchem System ich stehe, habe ich, glaube ich, in den letzten Wochen deutlich gemacht, dass mir also so ein Botensystem, was beides kombiniert, am besten gefallen würde, denn ich möchte niemanden die Möglichkeit nehmen, selber zu einem BPT zu fahren und stimmberechtigt zu sein. Das finde ich unser wichtiges Alleinstellungsmerkmal. Abgesehen von Zeit oder Geld, aber wer es eben kann, soll das auch wahrnehmen dürfen weiter. Und Ich hoffe, dass wir da auch im Einklang mit dem Parteiengesetz eine Möglichkeit finden, die auch unabhängig von einem BEO, von einem Liquid Feedback oder von einem ähnlichen System funktioniert. Okay, vielen Dank. Ich gebe da jetzt meins auch noch mal kurz mit rein. Denn ich habe ja so diverse Dinge vor, dass ich sage, okay, ich mache Angebote für die Mitarbeit, sowohl Präsenzveranstaltungen als auch Mumbles, als auch Möglichkeiten zur schriftlichen Diskussion. Das hatte ich ja auch in meiner Rede relativ ausführlich gesagt. Das ist so der Part, den ich dann ganz gerne machen möchte für die Mitgliedermotivation. Und dann habe ich jetzt gerade mal den Alcades am Mikro. Ja, direkt zu dem Thema. Ich hatte es mit dem Wutze, der ja in Zukunft die Orga macht, am Wochenende schon mal besprochen. Wie steht ihr denn zu einer Möglichkeit von dezentralen Parteitagen bzw. Satellitenparteitage, name it as you want? Ja, das hat der Wutze ja auch angesprochen und darauf bezog sich eben ja auch meine Aussage. Wir haben es ja in verschiedenen Bereichen auch schon probiert. Ich kann mich da auch vor meiner Haustür an eine Geschichte damals erinnern, hier in Hildesheim. Ich halte es nicht für abwegig, nur wir müssen es halt durchführen können. Inwieweit das technisch für uns machbar ist, was wir dafür Technik brauchen, um das vernünftig hinzubekommen. Denn Abrisse vom Stream oder wenn die Verbindung flöten geht, ist natürlich Käse. Sowas darf dann natürlich nicht passieren. Dann muss man sich einfach mal darüber unterhalten, wie die Orga das umsetzen kann mit und welche Kosten auf uns zukommen. Und ich bin davon überzeugt, dass du natürlich über solche Möglichkeiten wesentlich mehr Menschen wieder zu den Parteitagen holen kannst. Ist natürlich dann nicht die Atmosphäre, wie sie das früher hatten, aber ich glaube, das ist nicht das Wesentliche, sondern es geht um das Inhaltliche und die Anträge, die gestellt werden, bringen natürlich eine wesentlich größere Resonanz, desto mehr Leute daran teilnehmen können. Ja, vielen Dank. Okay, die Frage in Zeile 29 lasse ich fürs Erste aus, weil ich noch sehr hoffe, dass der Tobias noch kommt. Same goes für Zeile 30, die sich ja direkt an ihn wendet, und Zeile 31. Dann haben wir als Nächstes die gute Frage, was sind die zentralen Ziele des BUFO, falls sie schon existieren? Haben wir schon zentrale Ziele, Carsten? Ich denke, jeder von uns hat ein zentrales Ziel irgendwo. Aber mal im Ernst, wir werden Ende November uns zu einer Klausur treffen und werden uns da entsprechend konsolidieren und dann auch mit zentralen Zielen in die Basis gehen. Also das ist das, was ihr von uns erwartet. Und das ist auch das, was wir versuchen werden, auf dieser Klausur dann gemeinsam zu erarbeiten und euch dann zu präsentieren. Jo, dankeschön. Lothar, haben wir eigentlich finanzielle Ziele? Finanzielle Ziele, konkret lässt sich das schwer formulieren in konkreten Zahlen, weil unsere Situation ist halt immer sehr... Die finanzielle Situation ist auch immer sehr von der Stellung in der Gesellschaft abhängig. Mein persönliches Ziel ist eigentlich, da hatte ich auch schon mal mit ein paar Kollegen hier gesprochen, im BUFO, mein persönliches Ziel ist die Öffentlichkeitsarbeit mehr für die Schatzmeisterei mitzunutzen. Einfach mit dem Hintergrund, dass Spendenwerbung gerade Richtung Parteiexterne geht nur mit Hilfe der Öffentlichkeitsarbeit und das müssen wir beackern. Tja, vielen Dank. Okay, dann kommt jetzt die Frage nach Piwik. Nachdem ich jetzt ganz frisch drin bin und noch nicht mal mehr wusste, dass wir es überhaupt benutzen, ich frage einfach mal und wenn ihr keine gute Antwort habt, dann warten wir auf Tobias. Möchte der Bundesvorstand das Statistikanalyse-Tool Piwik für die Bundeswebsite weiter betreiben, falls diese Frage nicht zwischenzeitlich schon geklärt ist? Haben wir uns noch nicht weiter darüber unterhalten. Also kann ich im Moment noch nicht zusagen. Sollten wir dann mit Thomas besprechen auch, der die IT ja mit betreut, und müssen wir drauf zurückkommen. Okay, gut. Ja, dann möchte noch jemand den Videomitschnitt des BPT und natürlich einen Link drauf, wenn den jemand gerade unter dem Arm hat, bitte ins Pad pasten. Jo, und dann kommt hier jetzt erstmal die Frage an das neue PolGEF-Team. Habt ihr euch schon überlegt, ob ihr die bisherigen Termine beibehalten werdet? Welche Mitarbeit wünscht ihr euch, nachdem wir nun nur noch kommunale Mandatsträger haben, jedoch es 16 verschiedene Gemeindeordnungen gibt? Lilly, willst du erstmal? Aber klar, gern. Also Mitarbeit ist in jeder Hinsicht gern gesehen. Ich suche auch immer noch Leute, die mir da ein bisschen den Rücken freihalten können. Ich habe ja absichtlich gesagt, ich bin kein Team, höchstens Team Lilly. Das heißt aber auch, dass ich jetzt Unterstützung gebrauchen kann. Freue mich da, eben weil ich auch Kommunalmandatsträger bin. Und da wir jetzt nur noch die haben und, wenn wir ehrlich sind, auch wahrscheinlich auf absehbare Zeit außer Kommunalmandate erstmal keine mehr kriegen werden. Ich sag mal grob die nächsten 3-4 Jahre nicht. Das wissen wir, glaube ich, alle. Wäre es mir auch sehr recht, wenn wir uns da verständigen könnten, dass wir die eben auch stärken. Nicht nur wegen mir, das ist mir eigentlich da egal, sondern einfach allgemein, damit die sich nicht so abgehängt fühlen. Denn viele Kommunalmandatsträger sind uns auch unter anderem deswegen verloren gegangen, weil die eben in ihrem Kreis, in ihrem KV irgendwann alleine waren. Das gilt es zu vermeiden und deswegen strebe ich ganz stark an, dass wir gucken, dass wir einfach eine Kommunalvereinigung auf Bundesebene gründen. NRW hat das ja immer noch und ich hoffe, dass die uns da unter die Arme greifen, dass wir was auf die Beine gestellt kriegen, was keine großen finanziellen Ressourcen frisst, womit wir aber arbeiten können und wo alle dann einfach auch eine Anlaufstelle haben, wenn sie Kummer und Sorgen haben und dorthin gehen können. Das wird uns auch... Das ist auch sehr wichtig, weil wir sonst kommunal gar nicht bundesweit wahrgenommen werden, gerade auf so Sachen wie Städte- und Gemeindetag oder sowas ähnlichen. Okay, vielen Dank. Ja, generell, was die Team-PolGEF-Sitzungen anbelangt, die werden mit Sicherheit bleiben, wie sie sind, weil es einfach auch wichtig ist, dass wir uns gegenseitig über das, was wir so laufend tun, informieren. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist der, dass ich ja, wie gesagt, so einiges vorhabe, auch Angebote für Mitarbeit machen möchte. Das wird dann auch mit zusätzlichem Mumble und eventuell auch einem Diskussionstool, muss ich noch gucken und durchsprechen, dann einhergehen wird. Das werden wir sehen. So. Dann die Frage in Zeile 41 lasse ich nicht zu. Das ist ad hominem und in einer Art und Weise kritisch, wie ich das einfach nicht akzeptieren kann. Zu der PIWIC-Frage hat Bastian freundlicherweise in Zeile 34 eine sehr schöne Erklärung geschrieben, mit der ich dann auch sehr gut kann. Dann brauchen wir wenigstens nichts mehr zu sagen. Ja, dann habe ich hier noch die Frage, das Presseteam ist aktuell sehr ausgedünnt. Welche Pläne habt ihr für die Pressearbeit? Ja, Lilly. Ich habe geguckt, es gibt ja ungefähr, nicht ganz, aber 16 Landespresseteams und ich würde mich freuen, wenn die vielleicht sich entscheiden könnten, jeder ein ganz kleines Stück Bundespressearbeit vielleicht mit zu übernehmen, weil wir haben ja da einfach auch kompetente Leute, die aber einfach das Gefühl haben, sie können nicht zwei Sachen vielleicht zusammentun und möglicherweise wäre das ein Weg zu sagen, so einen abgegrenzten Bereich mit übernehmen, dass sich einfach niemand wirklich überarbeitet fühlt. Das müssen wir aber mal gucken, weil ich da mit jedem Presseteam auch alleine sprechen will, dass die nicht das Gefühl haben, vor vollendete Tatsachen am Ende noch gestellt zu werden. Ich denke aber, da haben wir auch eine Möglichkeit, einfach zusammenzugehen, einfach auch um den Input weiter zu gewährleisten und auch den Austausch zwischen den Landesteams an sich und dem Bundespresseteam. Das ist ja im Moment so ein bisschen parallel, aber ich habe das Gefühl, nebenher einfach mit so einer kleinen Bremse dazwischen und das hätte ich gern mehr angedockt einfach. Okay, vielen Dank. So, jetzt habe ich erstmal drei Leute am Saalmikrofon und ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge sie denn reingekommen sind. Sammy war erst. Alles klar, dann fangen wir mal auch mit Sabine an. Jo, ich habe eine Frage. Der Carsten sagt vorhin, oder wer es war, weiß ich jetzt nicht mehr. Ihr wolltet in Klausur gehen im November und macht ihr vielleicht irgendwo ein Pad auf, das von der Basis oder von Kommunalpiraten oder wie auch immer, wenn da Ideen sind, wo man meint, ihr möchtet die vielleicht behandeln oder drüber nachdenken, wo man sowas reinschreiben kann? Da sehe ich kein Problem, sowas können wir machen. Wir müssen halt schauen, wie viel das dann wird und was die zeitlichen Gegebenheiten hergeben, wie viele Punkte man davon abarbeiten kann. Aber als Ideengeber aus dem PET heraus finde ich eine interessante Idee. Ja, können wir machen, klar, danke. Noch eine Nachfrage. Wie würdest du das dann bekannt machen, so dass es in allen Landesverbänden und für jeden Piraten sichtbar ist, dass es das gibt? Naja, wir haben ja den Kontakt zu den Landesvorständen und die können es gerne weitergeben. Wir können das in der Buchvorsitzung angeben. Wir wollen sowieso noch eine Mail schreiben vom Bundesvorstand her, jetzt vom Neuen quasi über die entsprechend, die sich dafür eingetragen haben, dass sie Mails empfangen möchten. Vielleicht kann man da dann gleich noch den Link mit reinsetzen. Da braucht es ja keine große Vorbereitung für. Okay, das wäre gut. Dankeschön. Okay, ich danke dir. Ja, Detlef und Bastian, wer von euch war zuerst? Ja, der Detlef. Alles klar, dann darf der Detlef jetzt weitermachen. Ja, danke. Und zwar folgendes, gerade in der Redaktionskonferenz wurde gefragt, wegen den Finanzen, ob der Schatzmeisterclub für heuer nochmal eine Sitzung ansetzt, um eben die Budgets, die der Bundesvorstand und die Grundversorgung betreffen, abgeklärt werden können. Findet sowas noch heuer statt, Lothar? Ich vermute, mit heuer meinst du dieses Jahr und nicht heute. Es wird natürlich definitiv noch Schatzmeisterclub-Sitzungen geben. Muss es geben, weil wir werden, sobald die Grobstruktur vom Budget aufgebaut ist, natürlich dann auch über die Grundversorgung reden müssen. Jo, Bastian. Ja, erstmal schönen guten Abend. Herzlichen Glückwunsch an alle anwesenden Bundesvorstände. Kam ich noch nicht so richtig zu und zur konkreten Frage, insbesondere bei der Lilly. Es gibt keine 16 Landesteams. Erstmal zur Kenntnisgabe. Selbst dein Landesverband hat kein Team und wir versuchen das ja gerade hinzubekommen, dass sich Landesverbände, ich glaube, wir sind jetzt aktuell 5 oder 6, da zusammenschließen zu einer Landesverbandsebene, die nicht in der Konkurrenz der Bundespressearbeit steht, sondern es ergänzend macht, weil die Anforderungen und Problemchen und die Außenwirkungen völlig unterschiedliche ist. Man soll sich da ergänzen. Ich würde dir den Tipp geben, da vielleicht diese Initiative auch mit in eine Überlegungskalkül einzubeziehen. Ich sagte ja auch ungefähr 16. Ist mir klar, dass nicht jeder Landesverband eins hat, aber wiederum haben andere ja durchaus das. Wie viel das dann sind, das muss man dann auflisten. Ich bin auf den Wiki-Seiten manchmal nicht sehr viel weitergekommen, deswegen ist das ein bisschen schwierig, hat auch nicht beispielsweise jeder Landesvorstand ein PolGF, von daher gucken. Also zumindest dem Wort nach. Was du sagst, ist ja richtig, das meine ich ja, dass man das dann näher vernetzt, beziehungsweise eben als Ergänzung betreibt, damit eben auch ein eventuell ausgedünntes Bundespresseteam da die Möglichkeit hat, vielleicht den Input zu nutzen und eben auch ein bisschen Arbeitskraft zu nutzen, die von dort kommt. Also von daher immer gern, weißt du ja. Immer gern und immer gern der Hinweis, es ist deutlich einstellig, diese Anzahl der Teams. Jo, ja, wo sind wir denn? Ja, ja, das virtuelle Meinungsbild und Wiki-Arguments. Wann wollen wir das für die Mitglieder freigeben? Ihr seht, wir dürfen noch nicht mal richtig tief Luft holen, ne? Ja, was sehen wir denn, wann das ungefähr hinhauen könnte, Carsten? Ich habe die Frage gerade neben schon. Wo sind wir denn bitte? Zeile 49. Ach da, ja, wann wollen wir das freigeben? Aber genau das ist das, was Astrid sagt, würde ich mich im Moment noch überhaupt nicht zu irgendeiner Aussage hinreißen lassen, weil wir das ja dann auch erstmal intern jetzt mit dem Gesamtbundesvorstand besprechen müssen und das sind im Moment noch Fragen, die stellen völlig frei im Raum. Auch das würde ich gern erstmal mit in die Klausur nehmen und dann können wir da gerne wieder drauf zurückkommen. Okay, vielen Dank. Ja, und dann hat da doch jemand seine Frage fett gemacht. Das scheint sehr wichtig zu sein. Wie stehen die einzelnen BUFO-Mitglieder zum Thema Gendern und Feminismus? Soll ich einfach schon mal anfangen oder möchte jemand von euch? Starte durch. Alles klar. Okay, zum Thema Gendern, das ist ja das eine. Ich gebe im Moment permanent Schulungen zum Thema, wie bringe ich meine Inhalte erfolgreich ins Internet. Das mache ich an der Universität hier in Erlangen. Und da muss ich den Menschen regelmäßig wieder sagen, um der Barrierefreiheit willen, zu der man im öffentlichen Dienst verpflichtet ist, gibt es im Schreibfluss keinerlei Sternchen, Unterstriche, Schrägstriche, sonst was im Fließtext. Heißt auf gut Deutsch, zum Gendern im Schriftlichen stehe ich sehr, sehr kritisch und ich stehe auch Leuten nicht unbedingt sehr positiv eingestellt gegenüber, die mir dann sagen, nein, da müssten die Behinderten den Frauen gegenüber zurückstehen, das sehe ich nicht ein. Ein Thema Feminismus, da müsste ich jetzt eigentlich einen länglichen Vortrag halten, nur mal kurz, so kurz und knapp. Feminismus ist eine ganz gute Sache, wenn man ihn nicht benutzt, um eigene Ziele zu verfolgen oder sich darauf auszuruhen. Wer möchte weitermachen? Ich kann einfach mal loslegen. Ja, so Gendern. Beruflich habe ich da was gelernt, wie man das schriftlich korrekt machen kann. Das heißt, ich werde auch kein Sternchen oder sowas benutzen. Ich werde mich da nicht irgendwie verrenken, um da irgendwas Seltsames, für mich Seltsames zu machen. Aber ich habe auch kein Problem damit, wenn irgendjemand anders auf mich zukommt, generisches Feminim nimmt oder sowas. Das heißt, es soll einfach jeder machen, wie er es gelernt hat, wie er es gerade braucht. Ich sehe da, das ziemlich ziemlich entspannt, das Ganze. Ja, Feminismus. Ich finde es interessant, Gleichberechtigung haben wir. Was wir nicht haben, ist gleiche Chancen. Das ist ein großer Unterschied. Das heißt, um gleiche Chancen zu erreichen, muss man die Gleichberechtigung aufheben und da muss man halt sehen, was möchte man. Zum Beispiel diese schöne Gender Pay Gap, die immer so mit über 20% hervorgehoben wird. Das ist die bereinigte, wenn man den beruflichen Werdegang von Frauen und Männern miteinander vergleicht, die Ausbildung und so weiter, dann ist kaum noch was von der Gender Pay Gap vorhanden. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist geschlechterspezifisch, dass Frauen einen anderen beruflichen Werdegang haben als Männer. Muss man vielleicht auch sagen, aber dann muss man auch sehen, ist der Ausgleich davon eine gesellschaftliche Pflicht? Wenn ja, darf man das zum Beispiel eher nicht den Arbeitgebern aufbürden, sondern man muss es der Gesamtgesellschaft aufbürden. Das sind alles Sachen, die man da erstmal klären muss, bevor man groß jemanden immer attackiert, hey, du bist Masku, du bist radikale Feminin. Das bringt alles nichts, sondern solche Sachen muss man erstmal gesellschaftlich klären. Tja, vielen Dank. Die nächste, bitte. Ich denke, dem kann man nicht mehr viel hinzufügen. Was Lothar gesagt hat, hat mir sehr gut gefallen. Dem kann ich mich eigentlich nur so anschließen. ja, Feminismus ist, mir ist das zu brachial, was da teilweise durchgeführt wird. Auch wenn vielleicht der Hintergrund berechtigt ist, aber ich glaube nicht, dass man mit dieser doch teilweise sehr harten Art die Akzeptanz bei vielen erzeugen wird. Da habe ich so ein bisschen Zweifel. Der Weg dahin, der wird noch ein bisschen dauern, leider. Das ist nun mal so, denke ich, bei solchen Themen. Aber ich glaube, dass sich das im Laufe der Zeit sicherlich wesentlich verbessern wird. Ich meine, der Bundesvorstand hier ist doch jetzt auch ein gutes Beispiel, ne? Wir haben 8 Mitglieder, davon genau 50. Wir sind 9. Wir sind 9? Zähl mal durch. Ich zähl mal. Hast du schon einen unter den Tisch fallen lassen? Siehst du, so schnell geht's dann. Wen habe ich denn verloren? Wir machen da mal zum Zählen im Zahlenraum bis 10 eine Schulung bei der Klausur zu, ja. Danke, aber okay. Das ändert ja nichts daran, dass wir trotzdem, wer hat mehr Frauen, bitte? Wir sind 5 Jungs und 4 Mädels. Also, 4 Mädels, ja, also weitaus mehr Frauen, als wir in den vorherigen Bundesvorständen hatten. Und das ohne Quote. Ja, da bin ich auch ziemlich stolz drauf. Okay, ich würde eigentlich ganz gerne Lilly und Dorle auch noch was zu dem Thema sagen lassen, bevor ich dann ans Mikrofon rübergehe. Ich habe so das Gefühl, ihr wollt gar nicht, dass ich dazu was sage. Aber selbstverständlich möchten wir das, Lilly. Also ich sag mal so, ich habe ganz, ganz viele schlimme Sitzungen im Stadtrat schon hinter mir. Aber diese erste Sitzung des Gleichstellungsbeirats war die schlimmste Sitzung, die ich je erlebt habe. Ich habe 2 Stunden versucht, niemanden zu erwürgen. Es ist mir gelungen, also ich meine, das ist immer Grundvoraussetzung. Aber es war wirklich sehr, sehr schlimm und ich habe mich gefragt, warum beantworten wir nicht Probleme im Feminismus und bei der Gleichstellung von Frauen und Männern, die wirklich relevant sind? Ich möchte nicht über schlechte Werbung diskutieren und über Werbung, wo eventuell Brüste aus irgendwelchen Gründen drauf sind, wo sie nicht hingehören. Geschmacklosigkeit ist halt auch vom Gesetz gedeckt und dann ist das eben so. Und was den Feminismus im Allgemeinen anbelangt, also ich bin in einem Dreieck quasi zwischen Madonna, Miss Piggy und Barbie groß geworden und da wird man automatisch Feministin, aber ich glaube, eine von der Sorte, die dazu ein sehr entspanntes und selbstverständliches Verhältnis hat und das nicht immer auf dem Schild vor sich hertragen muss. Dankeschön. Dorle? Bei mir ist es so, also ich bin generell dafür, dass alle Menschen gleichgestellt sind und jetzt nicht auf Emanzipation der Frau bezogen ist. Ich glaube, dass eher die Männer sich langsam emanzipieren müssen, wenn man es so sehen würde mit der Emanzipation. Aber ich finde einfach, alle sollten gleichgestellt werden. Und wenn sich einer benachteiligt fühlt oder das gerne möchte, dass er jetzt Piratin genannt wird und nicht Pirat, dann soll er das auch so haben. Also bei mir ist es so, wenn bei mir nicht Schatzmeisterin steht, sondern Schatzmeister, habe ich auch noch kein Problem. Wo ich damals ein Problem hatte, das war als Kind, weil sie zu mir immer das Dorle gesagt haben. Das ist, wäre ich heute noch ganz irgendwie innerlich, muss ich mich da aufregen, weil ich bin jetzt nicht das Dorle, sondern die Dorle. Ich weiß nicht, das ist aus irgendeinem Dialekt, kommt das vielleicht her oder so. Da habe ich mich dann schon geärgert und so Sachen, ich finde, man sollte dann einfach den Menschen individuell nehmen und wenn er gern hätte, dass man ihn Piratin nennt, dann würde ich ihn halt auch Piratin nennen oder wenn er Schatzmeisterin ist dann und das gerne haben möchte, dann sollte man das auch machen. Ich finde, man sollte dann einzeln einfach Rücksicht nehmen und die gesellschaftlich wahrscheinlich muss man sich da irgendwie noch, ja, die muss noch gut arbeiten an dem ganzen Thema, dass man da irgendwie auf einen einigermaßen gemeinsamen Nenner kommt. Ja, dankeschön. Bastian. Ja, die Frage muss ich jetzt einfach mal stellen zu diesem Thema. Ich persönlich subsumiere Feminismus und alles, was damit zusammenhängt, unter dem Oberbegriff Diskriminierung. Und ich habe eine dahingehend zweiteilige Frage. Erstens, ist das eine richtige Wahrnehmung? Zweiter Teil der Frage. Auf einer Skala von 1 bis 10, wo würdet ihr den Begriff Feminismus und die entsprechenden Konnotationen einordnen im Verhältnis zu Oberbegriff Diskriminierung? Wer möchte? Ich keiner, wenn ich ehrlich sein soll. Weil ich finde es nett, wenn wir solche Fragen oberflächlich sicherlich im Moment hier anreißen, aber ob das im Moment die wesentlichen Punkte sind, die die Partei hier interessieren sollten, habe ich so ein bisschen Zweifel. Aber wer es beantworten möchte, bitte gerne. Ja, ich sehe das ähnlich wie du, Carsten. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass von den anderen zu dem Thema jetzt noch großartig Input kommt. Ja, dann gehen wir jetzt einfach mal ins Pad. Zeile 62 schätze ich jetzt einfach mal als Trollerei ein. Wenn das ernst gemeint ist, bitte dazu schreiben. Zeile 64. Wollt ihr die aktuelle Infrastruktur, BGSP-Shop, Personal in der Geschäftsstelle, Pressesprecher etc. unter den finanziellen Gegebenheiten aufrechterhalten? Wenn ja, wie? Und wollt ihr die Landesverbände in die Finanzierung einbeziehen? Gibt es zur weiteren Infrastrukturfinanzierung bereits Gespräche mit dem Schatzmeisterclub? Fangen wir mal bei Lothar an. Ich hatte ja schon gesagt, es wird jetzt noch Termine geben. Termine müssen da entsprechend noch überprüft werden, wer wann kann, wann Mehrheit, wann entsprechend beschlüssige Mehrheit vorhanden sein könnte. Es gibt momentan noch keinen Haushaltsplan, ganz einfach. Die Beschlusslage vom BBT war noch nicht klar. Das hätte ja einiges verändert, ein bestimmter Antrag, der ursprünglich gestellt worden wäre. Es ist ein neuer BUFO, wo neue Schwerpunkte gegebenenfalls da sind. Das muss auch alles erstmal abgeklärt werden. Und dann kann ein grober Haushaltsplan gemacht werden, dann kann der Schatzmeisterclub entsprechend darüber über den Teil der Grundversorgung beraten und dann kann daraus ein endgültiger Haushaltsplan gemacht werden und dann kann man solche Fragen beantworten. Ja, hat noch jemand zusätzliches Input? Ich denke, dass wir grundsätzlich schon versuchen werden, die Struktur so zu erhalten. Über die Bundesgeschäftsstelle braucht man, glaube ich, wenig diskutieren. Die ist schon wesentlich. Auch den P-Shop oder eine solche Funktion ist nicht von der Hand zu weisen, weil das gehört einfach mit zu uns. Und das Erhalten wäre schon, denke ich, wesentlich. Von vornherein jetzt Aussagen zu treffen, Schnellschüsse, wir schließen dies, wir schließen jenes, das wäre völliger Quatsch, sich jetzt dahingehend zu äußern. Okay, dankeschön. Gut, ich habe jetzt in Zeile 66 was, ich lese es trotzdem mal vor. Wie steht ihr als BUFU zur verpflichtenden Einführung von gewaltfreier Kommunikation in der Partei? Den Rest lasse ich weg, weil das sind dann Kommentare von anderen. Da hätte ich dann jetzt ganz gerne euch dazu. Kann ich gern was zu sagen? Kommunikation ist ja schon beruflich ein bisschen mein Ressort. Also die gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg ist ein Kommunikationsmodell, aber es ist nicht unbedingt ein wünschenswertes. Es gibt sehr viele Kritik daran, eben weil es ganz normale Emotionen teilweise unterdrückt und dadurch manchmal, wenn man das tatsächlich nicht einwandfrei oder nicht in jeder Situation verwenden kann, eigentlich ins Gegenteil umschlägt. Ich halte ganz generell davon, von der Einführung von irgendwelchen Modellen bei irgendwelchen Gruppen ganz, ganz wenig, weil das immer eine ganz individuelle Sache ist, es auf die Gruppe ankommt, auf die Zusammensetzung und auch, wenn die Gruppe an sich erstmal kein Problem hat, warum soll man da ein Problem definieren, wo es gar keins gibt? Ich gehe beispielsweise also sowohl bei Astrid als auch bei Carsten oder mir davon aus, dass uns dreien zum Beispiel mit einem herzhaften, offenen Wort immer deutlich mehr geholfen ist, als mit einem Satz, der vor gewaltfreier Kommunikation umflauscht ist. Also von daher wäre es total schön, wenn wir uns untereinander mit unserer Kommunikation so finden dürfen, wie wir das für richtig halten. Ja, ich füge dem noch an, dass ich das eigentlich für die gesamte Partei so sehe. Sonstige Kommentare zu dem Thema, wie seht ihr das? Thomas, du hast noch gar nichts gesagt. Ja, ich sage erstmal einen wunderschönen guten Abend. tut mir leid. Ja, genau, ist doch gut, oder? nö, also ich weiß nicht, was ich mir da aufduktieren lassen sollte. Man muss reden können, wie einem Schnabel gewachsen ist, sage ich der Meinung. Und das, ja, ich habe mich da eigentlich relativ gut im Griff. Alles klar, vielen Dank. Dann gehe ich jetzt noch einmal weiter in Zeile 68. Hallo Lothar, finde ich den nächsten Termin des Schatzmeisterclubs im Bundeskalender als Ankündigung? Danke von Kodo. Aktuell definitiv nicht, weil, wie gesagt, es muss noch ein Termin ausgehandelt werden. Für die Zukunft schicke man mir bitte Kontaktdaten, wem ich dann schicken kann, um das in den Kalender einzutragen. Alles klar, dann hat Kodo jetzt eine Aufgabe. Gut, Zeile 70. Wollt ihr die Piratenpartei in Zeiten, in denen eine rechtspopulistische Partei in die Landtage und in den Bundestag schafft, als klar antifaschistische Partei aufstellen und nach außen darstellen? Verzeihung, Kodo ist am Telefon. Hast du noch was dazu? Ja, genau. Ja, ich gucke häufig in den Kalender rein, was so los ist. Und Lothar, das wäre ganz gut, wenn der Termin dann steht, dass du ihn einfach einträgst dort. Wie gesagt, ich muss es, werden dann wohl irgendjemand schicken müssen da einfach Kontaktdaten rüber und fertig. Dann schicke ich den dauernden Termin. Dass dann jemand ihn einträgt. Überall, wo er eingetragen werden sollte. Also du sorgst dafür? Wenn ich die Kontaktdaten habe, wer das macht. Also du hast jetzt noch keinen, der das einträgt dort in den Kalender. Welchen Kalender meinst du denn, Kunk? Den Bundeskalender. Also wenn ich auf die Hauptseite gehe von vom Bundesvorstand, da gibt es ja einen Kalender und da sind ja alle Termine drinnen. Okay, also über die Website, ja? Ja. Also das wäre gut, wenn das da eingetragen wird. Ja. Wenn Lothar weiß, an wen er das weitergeben soll, dann wird er das sicherlich tun. Das hat er ja schon gesagt. Also ich denke mal, das wird das Website-Team machen. Und ich denke auch, dass Lilly sich da ganz gut kümmern können. Okay, zurück zu Zeile 70 und der Frage, ob wir denn die Piratenpartei als klar antifaschistische Partei aufstellen und nach außen darstellen wollen. Wenn ihr nichts dagegen habt, ich hätte da gerade was offen zu dem Thema. Ist das okay, wenn ich da mal mache? Bitte. Okay. Der Paragraph 1 Absatz 1 der Bundessatzung der Piratenpartei Deutschland lautet: Die Piratenpartei Deutschland, in Klammern Piraten, ist eine Partei im Sinne des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland und des Parteiengesetzes. Sie vereinigt Piraten ohne Unterschied der Staatsangehörigkeit, des Standes, der Herkunft, der ethnischen Zugehörigkeit, des Geschlechts, der sexuellen Orientierung und des Bekenntnisses, die beim Aufbau und Ausbau eines demokratischen Rechtsstaats und einer modernen freiheitlichen Gesellschaftsordnung, geprägt vom Geiste sozialer Gerechtigkeit, mitwirken wollen. Totalitäre, diktatorische und faschistische Bestrebungen jeder Art lehnt die Piratenpartei Deutschland entschieden ab. Unter diesen Bedingungen und mit diesem Paragraph 1 Absatz 1 in der Satzung ist die Piratenpartei Deutschland bereits entsprechend aufgestellt. Vielen Dank. Möchte von euch noch jemand was sagen? Ich denke, damit ist alles gesagt. Alles klar. Zumindest dieser Frage jetzt erstmal. Jo, ja, Aktualisierung der Webseite etc. pp., haben wir momentan jemanden, der dafür zuständig ist? Wenn ja, wer? Weiß da jemand was? Erik, wer bist du? Okay, von euch weiß da auch keiner was. Ja, klar, aber ist heute dann auch etwas untergegangen. Ja, dann hätte ich jetzt Alcades und bestenfalls. Alcades war schon mal, bestenfalls mach mal. Ganz kurz noch eine Homepage. Der Wolf war da mit Sicherheit federführend und auch schon Ansprechpartner. Ja, das ist mir schon klar. Ich weiß nur nicht, wie viel Zeit er jetzt hat und überhaupt. So, also ich schaue. Das wird eng. Aber er ist ansprechbar, mit Sicherheit. Okay. Alcades? Also nochmal zu dem Thema, wenn ihr da jemanden braucht, ihr habt ja meine Nummer. Und zum anderen Thema, wir waren eben bei dem antifaschistischen, danke nochmal für den Paragraph 1 der Satzung, die eigentlich jeder mal kennen sollte. Ganz anderes Thema. Habt ihr euch mit dem tschechischen Wahlerfolg beschäftigt, beziehungsweise werdet ihr das tun und da mal die Gründe eruieren, warum die bei 10% gelandet sind und was wir da vielleicht daraus lernen können für unsere Art der Politik? Also wir haben schon während des BPTs ja Kontakt gehabt zu den Piraten in Tschechien. Auch über Thomas Gaul, der natürlich sehr aktiv war, und auch andere natürlich. Diesen Kontakt werden wir weiterhin aufrechthalten und mich interessiert das persönlich auch sehr. Allerdings muss man mal schauen, inwieweit dann die Verhältnisse auch vergleichbar sind. Aber solch ein Ergebnis steht natürlich krass zu den Ergebnissen, die wir bislang erreichen konnten oder in letzter Zeit. Von daher ist das schon interessant, da den Ansatz mal zu fahren. Also Kontakt besteht und ja. Okay. So. Da ist jetzt noch jemand an Schreiben, möchte vielleicht noch jemand ans Mikrofon? Ja, dann werden wir inzwischen so ein bisschen Unterhaltungsprogramm liefern müssen. wie gesagt, da, die eine Frage ist noch im Werden. Und ansonsten sind sie wieder schüchtern. Nehmen wir doch mal ein ganz anderes Thema auf. Gehen wir mal zurück. Wir hatten es vorhin schon angesprochen, die kommunale Ebene. Ja, wir sind nicht mehr in den Landtagen vertreten, wir sind aber kommunal bundesweit aufgestellt. Allerdings scheint es da kommunikationsmäßig nicht unbedingt übergreifend zu funktionieren. Und da kam nun der Gedanke auf, da muss man schauen, wann und zu wann das umgesetzt werden kann. Ich denke, das ist relativ zeitnah, vielleicht ein bundesweites kommunales Mappe zu machen und auch eine entsprechende Mailingliste zu nutzen, damit ein Austausch der kommunalen Mandatsträger, auch egal, ob die aus unterschiedlichen Bundesländern kommen, stattfinden kann. Der Antrag aus Schleswig-Holstein könnte unter Umständen in Bayern interessant sein. Und wenn wir das hinbekommen, dass da zumindest die Möglichkeit besteht, einen Austausch zu fahren, auch über ein Mumble, dann denke ich mal, wären wir auch schon wieder einen Schritt weiter. Und hoffe, dass wir das zeitnah in irgendeiner Form umsetzen können. Und das Ergebnis, ob das angenommen wird, das muss man dann mal sehen. Jo, dankeschön. Dann habe ich jetzt erstmal den Harald am Mikrofon, danach dann die Solsken und dann den Heisel. Ja, danke. Kommunal ist natürlich jetzt so ein schönes Thema, wo die realen Erlebnisse eine große Rolle spielen. In NRW haben wir gerade leider sehr etliche Austritte von kommunalen Mandatsträgern, die genau aus dem Grund, dass die Piratenpartei ihnen bei ihrer Arbeit im Rat schadet, die Piratenpartei verlassen. Das ist natürlich sehr traurig, sehr ärgerlich. Und die Logik generell ist, dass die kommunalen Mandatsträger relativ viel zu tun haben und deswegen auch immer sagen, wir sind eigentlich so belastet, was wir hier erreichen wollen und mit dem, was wir hier lesen müssen und, dass wir uns eigentlich um nichts anderes kümmern können. Also diese Logik der Vernetzung der kommunalen Mandatsträger ist aus meiner Sicht am ehesten dann zu erreichen, wenn wir eine Struktur schaffen, die Mandatsträger unterstützt und bei ihnen Dinge abholt, also die sozusagen mit denen telefonieren und die Dinge dann weitergeben, die irgendwie an Leute rankommen, die dann auch mal quasi sich in den Rat reinsetzen und da zuhören und diese Dinge wieder bei uns eintragen. Also wir müssen einfach eine Struktur finden, die nicht heißt, ihr müsst jetzt noch was und dieses und jenes und dann habt ihr vielleicht was davon, weil die meisten werden einfach nur rumstöhnen und sagen, kann ich so oder so nicht, schaffe ich nicht, habe ich auch keine Lust zu. Und wenn wir etwas schaffen, wo wir die unterstützen, wo die merken, sie haben einen Vorteil davon, dass es die Partei gibt, dann kann man auch wieder andere, also Mandatsträger halten und vielleicht erreichen, dass sie auch über Dinge hinaus irgendwie sich einsetzen können. Okay. Ja, was habe ich gesagt? Dann jetzt erstmal Solskin, dann Eiself, dann bestenfalls. Guten Abend. Hi. Ich hab den erstmal Glückwunsch an alle und so, ne? Hurra. Ich habe den Bundesparteitag am Rande verfolgt, habe die Anträge so ein bisschen gesehen, habe gesehen, dass es Satzungsänderungsanträge einige gab und programmatisch habe ich jetzt wahrgenommen, man möge mich korrigieren, vor allen Dingen Anträge aus dem Bereich Pflege und Eröffnung des Europawahlprogramms, das ist so bei mir hängen geblieben. Inwiefern findet ihr als Bundesvorstandsmitglieder die Verlautbarung als Netzpartei und Partei der Digitalisierung und so noch vertretbar und seht das noch so, wenn ich so sehe, aus diesem Bereich kommen keine Anträge seit, das ist ja jetzt nicht der erste Parteitag, wo das so gewesen ist. Also inwiefern ist es überhaupt noch gerechtfertigt, bei der Piratenpartei von einer Netzpartei und der Partei der Digitalisierung zu sprechen, wenn sich bei sämtlichen Parteitagen keinerlei Anträge aus diesem Bereich finden? Carsten. Ja, das ist grundsätzlich eine gute Frage, die du da stellst. Allerdings muss man da vielleicht nochmal auf das letzte Wochenende zurückgehen. Ich habe es öfter gesagt, dass ich gerne hätte, dass wir drei Punkte herausarbeiten aus den Bereichen, und da steht für mich ganz vorne die Digitalisierung, begleitet von dem Bereich der Bildung und der Gesundheitspolitik, weil auch diese Punkte natürlich auch mit unter die Digitalisierung fallen. Warum die Anträge dazu im Moment nicht kommen, ich kann es dir nicht verraten. Es liegt wahrscheinlich einfach auch daran, dass diese Partei inzwischen auch viele, viele Menschen hat, die der Digitalisierung natürlich nicht abgeneigt sind. Aber ich glaube, wir müssen uns mal von diesem Begriff der Nerd-Partei ein wenig trennen. Da sind halt auch Menschen, die ganz andere Interessen haben. Und wenn ich als Partei mich aufstelle und sage, wir sind für alle offen, dann müssen wir uns natürlich auch den Punkten widmen und nicht sagen, das hat mit der Piratenpartei nichts mehr zu tun, sondern auch das gehört dann dazu. Aber wir müssen sicherlich irgendwo mal unser Konzept nach außen bringen, um welche Punkte es denn tatsächlich überhaupt geht. Und das ist halt die Geschichte, die ich ja gerne hätte dann zum BPT 18.1. In welche Richtung soll sich denn die Partei tatsächlich bewegen? Das müssen wir vorher irgendwo eruieren, über die Marina, über wie auch immer, um festzulegen, welchen Weg sollen wir denn jetzt tatsächlich gehen? Das kann natürlich auch der Vorstand als Vorschlag machen, aber ich finde es schon schön, wenn die Partei sich daran beteiligt und nicht drauf wartet und sagt dann hinterher, ja, das wollten wir jetzt nicht so haben. Das ist ja auch blödsinnig. Und von daher, die Vorschläge sind da und wir sollten sie weiter ausarbeiten und gucken, wohin dann die Partei tatsächlich möchte. Okay, dann habe ich jetzt noch den Eiself, dann bestenfalls, dann Sabine. Ja, auch erstmal von mir herzlichen Glückwunsch zum den neuen Gewählten und den alten Wiederbestätigten. Ich wollte nur kurz einen Hinweis geben, weil der Dings ja gesagt hatte, mit dem Treffen für kommunale Ratsträger, bevor ihr euch zu viel Arbeit macht, die Kommunalen arbeiten in den unterschiedlichsten Funktionen und auch Möglichkeiten zusammen. Es wäre weitaus sinnvoller, die Lilly ist ja jetzt leider aktuell nicht mehr da, die Leute zusammenzuschließen, die gleiche Arbeitsbereiche oder Größen haben, als wie jetzt ein Wildwuchs von kleinen Kreisangehörigen bis zur Kreistagsangehörigen oder kreisfreien Städten zu bringen, weil da halt jeder zu viele Unterschiede in seiner Arbeitsweise vor Ort hat. Das sollte man zusammen eruieren und dann halt versuchen, die Leute zusammenzubringen, die die gleichen Arbeitsfelder haben. Ja, Kommentare dazu? Dann macht mal der bestenfalls weiter. Schalöbchen, ich versuche mich kurz zu fassen. In Sachen Kraftwerk Köln bitte ich zu bedenken, dass über die Personen, über die wir gerade sprechen, über Harald, Ex-Schill-Partei und Ex-CDU ist und Ratsmitglieder, die es tatsächlich auch geschafft haben, weiterhin im Namen der Piratenpartei Politik zu machen, wobei ich immer der Meinung bin und war, dass man das Parteibuch kurzfristig auswechseln kann. Und damit höre ich auch besser auf, weil ansonsten, das wird unglücklich. Aber ich bitte einfach darum, einfach auch mal realistisch zu gucken, wen wir da im Boot haben und wer uns nach vorne bringt und um wem es eigentlich sich seiner selbst geht. Kommentare dazu? Ja, ich denke, das ging ja um die kommunale Geschichte, die ich da angeführt hatte. Ich will das gar nicht an einem Beispiel festmachen, ob das jetzt in Köln passiert ist oder was passiert ist oder so. Auch das, was der faire Pirat sagte, mal das Telefon in die Hand nehmen, ja, das ist für den Bundesvorstand dann halt ein bisschen schwierig, alle kommunalen Mandatsträger irgendwo zu betreuen. Das sind Dinge, die müssen auf unterster Ebene mit passieren. Dafür gibt's die Kreisverbände, dafür gibt's die Stammtische und dergleichen. Aber die Möglichkeit des Austauschs überregional, die kann natürlich nicht über ein KV, über einen Stammtisch funktionieren. Und von daher ist das ein Angebot. Na klar, der Zeitfaktor, wer kann, der kann. Wenn es zeitlich nicht funktioniert für den einen oder anderen, dann geht es halt nicht. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass jeder die Möglichkeit hat, irgendwann mal an so einer Mumble-Sitzung teilzunehmen oder auch so eine Mailingliste vielleicht mal zu lesen, wenn es sie denn geben wird oder die dann als sinnvoll erachtet wird. Von vornherein immer zu sagen, da habe ich keine Zeit zu, das halte ich dann auch für falsch. Aber ich möchte das jetzt nicht an einzelnen Beispielen festmachen. Das halte ich dann auch für falsch. Allerdings, was bestenfalls eben noch gesagt hat, ganz wichtig ist, glaube ich, dass wir mal dafür sorgen, dass diese Partei nicht Spielwiese immer wird für einige ganz bestimmte Personen hier. Das ist unsere Partei und zwar unsere aller Partei. Und wenn Menschen irgendetwas nicht verstehen oder Defizite haben oder sowas, ja, dann müssen wir denen halt auch mal helfen. Und ich denke, lernfähig sind viele bei uns, aber nicht jeder will lernen. Das ist leider auch so. Okay, vielen Dank, Sami. Und danach ja, mache ich dann auch die Redeliste zu. Zum Lernfähig, sage ich mal, lieber nichts nach dem letzten BPT. Entschuldigung, ich erinnere an das Glöckchen. Aber zu dem anderen, die Digitalisierung. Wir haben zum Beispiel in unserem Bildungsprogramm eigentlich keinen Punkt mehr, wo das nicht ein wichtiges Thema ist. Und wenn man sich unser Programm anguckt, dann ist eigentlich klar, ob das jetzt Gesundheits- oder Sozialpolitik ist oder Arbeitssozialpolitik. Es gibt kein einziges Thema mehr, wo die Digitalisierung nicht ganz ausschlaggebend mit reingeht. Und wenn wir unser Programm einfach mal vielleicht zum Kürzen vor allen Dingen, also Textkürzen. Wir haben Textwüsten und wir haben unverständliche Textwüsten. Einfach so kürzen, dass man es lesen kann, ohne dass man sich einen Wolf liest. Dann kann man auch darauf achten, dass in den bestimmten Gebieten dieses Thema auch nicht zu kurz kommt. Und ich glaube, wir sind da eigentlich ganz gut aufgestellt. In anderen Dingen nicht, aber da dürfte es eigentlich ganz gut aussehen. Und wenn wir die Arbeitskreise wieder so belebt haben, wie das sein muss, auch auf der Bundesvernetzung, was ich für ganz wichtig halte, dann könnte das ganz gut gehen. Uns wurde ja immer gesagt, beim Tellerrand, das ist unser Arbeitskreis Bildung, der auf Bundesebene läuft, den haben Wilke und ich zusammen angefangen, Masch auch noch und Michael Kittlaus, dass es möglich ist, das sehr friedlich und ruhig gemeinsam zu machen. Es kommen zwar immer Leute, die dann sagen, ja, aber wir haben ja Föderalismus, ist ja gar kein, Bildung ist ja gar kein Bundesthema. Inzwischen haben wir geklärt, hoffe ich, dass Bildung eigentlich dringend Bundesthema werden muss. Und so ist es mit manchen anderen Themen auch. Und von daher habe ich da keine große Sorge. Ich würde es nur für sehr, sehr wichtig halten, wenn wir die Arbeitskreise tatsächlich und die Themenauftragten so beleben, dass das wieder befruchtend ist. Das ist ein schönes Stichwort, Sabine. Das ist genau der Punkt. Und auch das wird Bestandteil vom jetzigen Buch sein, zu schauen, welche Themenbeauftragten müssen neu ausgeschrieben werden. Aber wir können natürlich ausschreiben, bis uns die Finger bluten. Wir brauchen natürlich dann auch Menschen, die sagen, ich übernehme diese Aufgabe. Es bringt nichts, wenn wir einen Bundesvorstand wählen, aber drumherum die Ressourcen einfach nicht befüllt werden. Und das ist das, was ich auf dem BPT mehrfach sagte. Wir müssen alle mitmachen. Und es bringt dann nichts, wenn wir alle an einem Strang ziehen, aber nicht in eine Richtung. Das ist auch dummes Zeug dann. Ja, vielen Dank. Das ist ja schon mal ein sehr schönes Schlusswort. Es ist jetzt 22:01 Uhr. Liebe Kollegen, hat von euch noch jemand Worte von bleibendem Wert, die er gerne loswerden möchte? Ich hätte noch eine Idee zum Thema Mandatsträger kommunaler. Ja, bitte. Könnte man nicht ähnlich wie die Schatzmeister-Sprechstunde sowas für die Mandatsträger einrichten, dass man einfach sagt, aber nicht jetzt zum Beispiel am jeden zweiten Dienstag oder so, sondern auch wie bei den Schatzmeistern am 1.11. und 21., dass das jedes Mal irgendwie ein anderer Wochentag ist, weil manchmal haben wir abends Gemeinderatssitzung genau am Dienstag und können dann immer nicht, dass einfach die PolGF sagen, ja, wir kommen dahin und ihr könnt kommen und wir können uns austauschen und dass man das einfach mal anbietet. Ich würde es mal versuchen. Also bei uns war es so im Landesverband Bayern, da haben wir ab und zu mal unsere Mandatsträger eingeladen, also speziell einen dann immer, und die haben sich wirklich toll vorbereitet, haben ein bisschen erzählt, so was sie alles so machen. Wir haben ja auch jemanden im Bezirkstag in Oberbayern und ja, das war immer sehr interessant für beide Seiten. Ja, sollten wir mal mitnehmen in die Klausur, dass wir das irgendwie gewuppt kriegen. Okay, damit sind wir am Ende einer Sprechstunde der etwas anderen Art, tatsächlich mal wieder eine Bufo-Sprechstunde in dem Sinne. In 2 Wochen wird es voraussichtlich was zum Thema Pflege geben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Kollegen, die da waren und Rede und Antwort gestanden haben, bei allen Zuhörern und den Fragestellern. Wünsche euch allen noch einen schönen Abend und sage Tschüss. Ja, vielen